Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have conquered verse 3. Yay! Wir haben Vers 3 geschafft. Yay! All we need to do now is to put it into practice and live it. Jetzt müssen wir es nur noch in die Tat umsetzen und danach leben. Let's go to verse 4. Gehen wir zu Vers 4. And in love he chose us before he laid the foundation of the universe. Und aus Liebe hat er uns erwählt, noch bevor er den Grund des Universums gelegt hat. Now let's pause here a little bit. Halten wir hier ein wenig inne. I like the thought that before the universe was even founded, I have already been chosen in him. Mir gefällt der Gedanke, dass ich in ihm schon erwählt wurde, bevor das Universum überhaupt gegründet wurde. But do you know that the meaning regarding foundation of the universe is not 100% clear? Aber weißt du, dass die Bedeutung von Grundlegung des Universums nicht hundertprozentig klar ist? Because if you study in the Greek and the Aramaic, Denn wenn du das Griechische oder Aramäische studierst, there is actually a possibility that it doesn't say the foundation of the universe. besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass es nicht Grundlegung des Universums heißt. And I don't know if you've ever heard that, but it's something that I've really come to conclusion. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, doch ich bin zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Another possibility is Eine andere Möglichkeit ist, that instead of foundation of the universe, it could say the fall of man. dass es statt Grundlegung des Universums auch Sündenfall heißen könnte. And I like this. Das gefällt mir. Before Adam sinned, I was already chosen in Jesus Christ. Bevor Adam sündigte, war ich bereits in Jesus Christus auserwählt. Either way, whether it means before the foundation of the universe or before Adam's fall. Unabhängig davon, ob es vor der Grundlegung des Universums oder vor Adams Sündenfall heißt, The truth remains the same. die Wahrheit bleibt dieselbe. That before the problem occurred, the solution was already in Christ. Bevor das Problem auftrat, war die Lösung bereits in Christus. When I grabbed this truth in my heart, Als ich diese Wahrheit in meinem Herzen ergriffen hatte, I tell you what, I began to see problems and challenges and difficulties very differently. fing ich an, Probleme, Herausforderungen und Schwierigkeiten ganz anders zu sehen. Isn't it true that usually we live like this? Es ist doch so, dass wir normalerweise wie folgt leben. We face a problem and now we are working hard to try to find a solution. Wir stehen vor einem Problem und nun arbeiten wir hart daran, eine Lösung zu finden. Or we face a problem and now we are praying hard for God to find a solution. Oder wir stehen vor einem Problem und beten zu Gott, dass er eine Lösung findet. What would happen Was würde passieren, if you make a choice to think differently from the day on? wenn du dich entschließen würdest, von heute an anders zu denken? To think solution before you even see the problem. An eine Lösung zu denken, bevor du das Problem überhaupt siehst. If this becomes a heart belief of yours, Wenn das zu deinem Herzensglauben wird, you would literally not worry anymore about problems and confrontations and difficulties. machst du dir buchstäblich keine Sorgen mehr über Probleme, Konfrontationen und Schwierigkeiten. Because your heart knows that, all right, I have a challenge today, but before the challenge ever came, in Christ there was already a solution. Weil dein Herz weiß, okay, ich habe heute eine Herausforderung, aber bevor die Herausforderung überhaupt auftauchte, gab es in Christus bereits eine Lösung. It makes us much more peaceful. Dadurch werden wir viel ruhiger. It brings us to a place where we can, from all of our hearts, say thank you, Jesus, in difficult times. Dadurch kommen wir an den Punkt, wo wir in schwierigen Zeiten von ganzem Herzen Danke, Jesus, sagen können. Because now we know that everything is okay. Weil wir jetzt wissen, dass alles in Ordnung ist. So before the foundation of the world or before Adam made ever a mess, everything was already okay. Schon vor Grundlegung der Welt oder bevor Adam ein Chaos anrichtete, war alles in Ordnung, Regarding me and my life. was mich und mein Leben betrifft. But look what he says. Schau, was er sagt. In love he chose us. Aus Liebe hat er uns erwählt. Now the first thing that I really want to emphasize again, and I've said that before. Das Erste, was ich noch einmal betonen möchte, Ich habe es schon gesagt. But I will not stop emphasizing it. Aber ich werde nicht aufhören, es zu betonen. God not only has chosen us, but he has chosen us in love. Gott hat uns nicht nur erwählt, er hat uns aus Liebe erwählt. Since God is love, that's what he is, his nature and his character. Da Gott Liebe ist, das ist sein Wesen und sein Charakter. That means absolutely everything he does. Bedeutet es, dass absolut alles, was er tut, is motivated by nothing else but perfect love. Von nichts anderem als von vollkommener Liebe motiviert ist. So God didn't just choose me because it was his obligation. Gott hat mich also nicht nur ausgewählt, weil es seine Pflicht war, but he has chosen me because his love motivated him to do so. Sondern er hat mich ausgewählt, weil seine Liebe ihn dazu motiviert hat. Look, schau. He didn't choose you because you were lovely, sweet or a kind person. Er hat dich nicht auserwählt, weil du ein lieber, süßer oder freundlicher Mensch bist. He chose you because he is love. Er hat dich auserwählt, weil er Liebe ist. But the word chosen in the original language, aber das Wort auserwählt in der ursprünglichen Sprache, it also has the meaning to pick out from a whole big crowd. Bedeutet auch, aus einer großen Menge herausgreifen. And it's something that God has done. Genau das hat Gott getan. I like to compare it with the adoption of our son Clayton. Ich vergleiche es gerne mit der Adoption unseres Sohnes Clayton. You know, when I came to our orphanage in the state of the northeast in Brazil, where we had this place. Als ich in unser Waisenhaus im Nordosten Brasiliens kam, there were a lot of kids there. Gab es dort eine Menge Kinder. But Debbie and me made a very conscious, intentional and specific choice. Aber Debbie und ich trafen eine sehr bewusste, absichtliche und gezielte Wahl. Out of dozens of children, we picked out one. Aus Dutzenden von Kindern wählten wir eines aus. That had nothing to do with the kid. It had to do with us. Das hatte nichts mit dem Kind zu tun. Es hatte mit uns zu tun. We could have chosen a girl. Wir hätten ein Mädchen wählen können. We could have chosen any of those kids that were up for adoption. Wir hätten jedes der Kinder wählen können, die zur Adoption freigegeben waren. We made a choice to pick out Clayton. Wir haben uns für Clayton entschieden. And I've told this to Clayton many times. Das habe ich Clayton schon oft gesagt. I said, Clayton, you can never doubt that I love you for the simple reason that I walked into the orphanage and handpicked you. Ich habe gesagt, Clayton, du darfst nie daran zweifeln, dass ich dich liebe, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich ins Waisenhaus gegangen bin und dich eigenhändig ausgesucht habe. So you have to make a choice to believe what the Bible says about you. Du musst dich also entscheiden zu glauben, was die Bibel über dich sagt. That before anything ever went wrong anywhere, God already has handpicked you. Gott hat dich bereits ausgesucht, bevor überhaupt etwas irgendwo schiefgelaufen ist. And that picking you out has nothing to do with you. It has to do with him and his nature and his character. Dass er dich auserwählt hat, hat nichts mit dir zu tun. Es hat etwas mit ihm, seinem Wesen und seinem Charakter zu tun. And tomorrow I'm going to talk to you a little bit about this, which is a very deep thought. Morgen werde ich noch darüber sprechen, denn das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke. It's a thought that impacted my own heart very deeply, and I trust it will do the same thing for your heart. Dieser Gedanke hat mein eigenes Herz zutiefst berührt, und ich bin sicher, dass er dasselbe in deinem Herzen bewirken wird. I will see you tomorrow. Bis morgen.